Mit der Troika in die große Stadt, Pferdchen laufen wie der Wind. Mit der Troika in die große Stadt, wo die schönen Mädchen sind. Heida fängt für mich so dann ein ganz neues Leben an. Und im hellen Lichterglanz spielt Musik zum Tag. Mit der Troika in die große Stadt, wo die schönen Mädchen sind. Mit der Troika in die große Stadt, über Stock und über Stein. Mit der Troika in die große Stadt, hey, heute bleib ich nicht allein. Und das Herz, es springt und lacht, weil das so viel Freude macht, wenn die Räder schnell sich drehen und die Mähnen wehen. Mit der Troika in die große Stadt, über Stock und über Stein. Mit der Troika in die große Stadt, hey, heute bleib ich nicht allein. Der Troika in die große Stadt, wo die alten Häuser stehen. Mit der Troika in die große Stadt, denn da gibt es viel zu sehen. Lade ich mir ein Mädchen ein und beim süßen roten Wein macht sie ganz bestimmt im Nu beide Augen zu.